Die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today und die Internet-Homepage des Nationalen Sozioideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektosan und des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands berichteten vom 13. bis zum 16. Juni über den offenen Brief der Teilnehmer der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK an die USA.